Erster von David. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich singe Lieder für dich vor anderen Göttern. Zweiter, ich bete vor deinem heiligen Tempel. Ich danke dir für deine Liebe und Treue. Dein Wort ist wichtiger als alles andere. Dritter, ich habe gerufen und du hast mir geantwortet. Du hast mir viel Kraft gegeben. Vierter, alle Könige der Welt werden dich loben, Herr. Sie haben deine Worte gehört. Fünfter, sie werden über die Wege des Herrn singen. Die Herrlichkeit des Herrn ist groß. Sechster, der Herr ist hoch oben, aber er sieht die einfachen Menschen. Er kennt die stolzen Leute von Weitem. Siebter, wenn ich in Not bin, rettest du mein Leben. Du hältst meine wütenden Feinde auf. Deine Hand hilft mir. Achter, der Herr wird alles für mich tun. Herr, deine Liebe bleibt für immer. Verlass die Menschen nicht, die du gemacht hast,